kommt unser neues Intro, unser neuer Podcast, der sich Cliffhanger nennt. Mein Name ist Ricky und im großen, großen Non-PG-Universum, so wie wir es nennen, mangelt es ja nicht an Podcast-Ideen. Wir haben praktisch so eine Schublade, da sind zigtausend Podcast-Ideen drin und jedes Mal, wenn uns langweilig ist, ziehen wir eine neue aus dieser Schublade raus und verändern damit die Podcast-Welt, kann man fast schon sagen. Cliffhanger ist ein Podcast, der sich in Zukunft mit unseren Lieblingsserien beschäftigen soll, aber auch zum Beispiel über Filme den einen oder anderen oder die ein oder andere Episode veröffentlichen wird. Je nachdem, was da so ansteht, was uns interessiert, worauf wir Bock haben. Es ist also wieder ein Podcast völlig ohne Zwänge. Sprich, wenn ihr jetzt hier reinhört und denkt, das ist eure wöchentliche Begleitung, sehr wahrscheinlich nicht. Da kann ich euch schon mal enttäuschen. Das wird eher so, saisonal. So sagt man es gar nicht, wa? Saisonal, so sagt man es überhaupt nicht. Aber so kann man zum Beispiel sagen, wenn man keine Ahnung hat. Oder man sagt einfach ab und zu. Könnte man zum Beispiel sagen, dann kann man auf Fremdwörter verzichten und kommt nicht ganz so dämlich rüber. Ja, es wird Zeit, dass ich Leute vorstelle, die mit mir diesen Podcast machen. Zum einen, ja, ist da einer, den nennt man eigentlich nur noch Mr. Vierecken zu Elber. Muss man ganz einfach sagen, Mr. Vierecken zu Elber, Mr. Gladbach und ich glaube in ganz, ganz, ganz elitären Kreisen auch Mr. CS. Die Rede ist natürlich von Pocho. Ja, hallo. Und Mr. CS, das wäre gut. Das wäre gut. Aber gibt es den Twitter-Handle nicht mehr, Pocho? Die was? Gibt es den Twitter-Handle nicht mehr, dass du dich einfach so nennst in Zukunft auf Twitter? Ach so. Ja, man kann ja auch einfach seinen Steam-Namen zum Beispiel ändern, was dann sehr cool ist. Ich wollte ihn heute ändern in Pocho 2 Karambits, weil eins nicht reicht, aber das versteht nur jemand, der das Spiel spielt. Ja, ich stehe nämlich auch gerade vor einer Wand. Pocho, wir reden heute über Walking Dead. Das ist eine Serie. Also ganz ehrlich, es gibt zwei Personen, an die ich sofort denke, wenn ich an The Walking Dead denke. Der eine bist du, den anderen stelle ich gleich noch vor. Schon mal eine Frage vorneweg, ist das deine Lieblingsserie oder gibt es eine Serie, die Walking Dead noch outshined sozusagen? Es ist schwer, wenn du Walking Dead mit Sachen in Verbindung setzt oder die in der Vergangenheit gelaufen sind, die also abgeschlossen sind, dann ist es immer schwer für mich sowas wie eine Lieblingsserie rauszustellen, weil dann würde ich vielen Serien Unrecht tun. Aber was das aktuelle Zeitgeschehen, was das aktuelle Verfolgen angeht, auf jeden Fall, weil ich dabei sogar so weit gehe, dass ich jede Folge, und jetzt direkt ein kleiner Funfact am Anfang, ich schaue jede Folge via FaceTime mit meinem besten Kumpel. Das ist ja fast schon eine eigene Sendung wert. Ne? Ja, ob das eine Sendung wert ist, ich glaube, wenn ich ihm sagen würde, ich würde das aufnehmen, würde er diese FaceTime-Unterhaltung direkt unterbinden. Aber das geht dann also, wie gesagt, so weit, dass wir diese Serie gucken und jetzt auch mittlerweile so weit, dass wir sogar Fear the Walking Dead so gucken. Also das war schon ziemlich im Universum gefangen. Also ihr merkt es, der Pocho ist da wirklich ein Kenner des Zombie-Abschlachtens, möchte man fast schon sagen. Der andere Kenner. Ich bin vorbereitet. Der andere Kenner. Das ist eine kleine Überraschung, muss man fast schon sagen. Ein Mensch, den man mit Non-PG, ich würde schon sagen, immer verbindet, aber man hört ihn viel zu selten. Die Rede ist vom besten Menschen der Welt, der Tobi! Hallo Tobi! Hallo! Da kommt er. Ist es niedlich? Endlich ist er wieder da. Niedlich, niedlich. Ja. Das ist das, was jedermann hören will. Das ist das Wort, womit man sich am liebsten verbindet. Niedlich. Ja, er ist eigentlich ganz nett. Ja, ja. Wir können ja auch Freunde bleiben. Man kann gut mit ihm reden. Ja, er ist auf jeden Fall da. Das ist das Wichtigste. Ja. Und darüber habe ich mich auch wirklich sehr gefreut, weil du bist wirklich der andere Mensch, an den ich sofort denken muss, wenn es um Walking Dead geht. Wir haben ja auch schon am Montag, als wir im Kino waren, so ein bisschen darüber gesprochen. Es war ja bislang immer so, dass ich zwei Staffeln zurückhinkte. Die habe ich jetzt alle schön aufgeholt und bin jetzt auf dem gleichen Wissensstand wie ihr und darüber freue ich mich. Und ja, darüber soll es natürlich hier heute in der ersten Folge Cliffhanger gehen, Tobi, Mensch. Walking Dead, bei dir die Lieblingsserie oder gibt's da was anderes? Lieblingsserie, ja. Vielleicht, sie ist die einzige Serie, die ich eigentlich immer aktuell verfolge, sagen wir so. Also, wo du wirklich dich vor den Fernseher setzt? Nee, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch keine 5 Folgen im Fernsehen gesehen. Meistens schaue ich sie mir nach der Montagsausstrahlung irgendwann am Dienstag oder so dann aus, weil wir haben ja montags immer unseren Kinoabend. Ja. wir zwei, und deswegen ist es nicht möglich, ihn da zu gucken. Und entweder nehme ich es mir auch auf, aber meistens schaue ich es mir dann irgendwann die Tage darauf dann im Fernsehen an. Je nachdem, wie heiß ich gerade bin. Da muss ich dazu sagen, als wir das letzte Mal gemeinsam im Kino waren, haben wir London Has Fallen geguckt. Da musste ich mich dann von regenerieren, mehrere Wochen, habe aussetzen müssen, bin dann wieder zurückgekommen in die Kinogruppe und habe mir dann am Montag mit Tobi und noch einem weiteren Freund den Knallerfilm Eddie the Eagle angeguckt. Und bin fast schon froh, dass ich am Montag zum Elternabend muss. Muss ich ganz ehrlich sagen, Tobi. Also deine Filmauswahl ist ja sonst wirklich über jeden Zweifel erhaben. Aber die letzten zwei Filme, die ich mit dir geschaut habe, naja. Es war aber auch schwer. Also ich meine, ich habe ja noch zwischendurch den Cloverfield anschauen dürfen, der gut war. Den Spotlight, der gut war. Aber ja, da hast du einfach zweimal Arschkarte gezogen. Aber du weißt ganz genau, nächste Woche Elternabend, das erste Mal tut weh. Das ist nicht das erste Mal Elternabend. Dann tut's nicht weh. Nee, das ist schon das vierte Mal oder so. Also bei mir ist schon alles geweitet. Also, ja, also da kann nichts mehr schiefgehen. Ein Profi. Absolut. Da bin ich schon wirklich mittlerweile im nächsten Level angekommen. Ja, Walking Dead, das Ende der sechsten Staffel. Und ich habe vorhin schon in unserem Off-Air-Gespräch was angekündigt. Das muss ich jetzt hier gleich loswerden. Wisst ihr, an was mich dieses Ende wahnsinnig erinnert hat? Könnt ihr es euch raus, denken? Als erstes raus. Nee, hau einfach mal raus. Jetzt Sopranos. Ich weiß nicht, ob ihr beide die Sopranos gesehen habt. Nein. Okay. Nicht komplett. Alle, die Sopranos gesehen haben bis zum Ende, wissen jetzt, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir werden hier auf keinster Weise irgendwie versuchen, Spoiler zu vermeiden oder so. Also wir gehen hart ins Gespoilere und kündigen das auch nicht jedes Mal an. Also dementsprechend jetzt nicht wundern, ja. Also auf was ich hinaus will, ist, dass die Sopranos sehr... Warte mal, du spoilerst aber jetzt nicht Sopranos, weil ich habe nichts gesehen. Naja, ich sag's mal so, das Ende ist ähnlich. Kann ich das so sagen, ohne zu viel zu spoilern? Ein Staffelende oder das komplette Ende? In dem Fall ist es das komplette Ende der Sopranos, das mich sehr daran erinnert und auch gleichzeitig so der Aufschrei. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich schon. Die meisten waren ja tierisch angepisst von der Art und Weise, wie die Jungs da von The Walking Dead uns am sozusagen an der Titte halten wollen, indem sie halt einfach so einen extremen Cliffhanger bringen und damit die siebte Staffel im Endeffekt so stark schon bewerben mit diesem letzten Cliffhanger, dass die erste Folge der siebten Staffel unter Umständen vielleicht die meistgesehenste Walking Dead-Folge werden könnte. War nicht unter Umständen, das wird sie. Ja, gehe ich auch. Jede dazu. Erste Folge jeder kommenden Staffel Walking Dead. Wie hat es denn dir gefallen, Pocho, das Ende? Ich fand's fantastisch. Also ich gehe direkt auch in die Vollen und sage einfach, dass die ganzen Leute, die da rumgeheult haben, meiner Meinung nach oft welche sind, die eigentlich Serien in den letzten Jahren nicht verfolgen. Weil man muss, wenn man in die Richtung Walking Dead beziehungsweise dann tiefer in die Materie geht, in die Richtung AMC oder Produktionsfirmen an sich geht, muss man einfach feststellen, dass eigentlich viele das Gleiche tun. Dazu gehören viele verschiedene Sachen. Hauptcharaktere beziehungsweise Lieblinge werden getötet und eben Cliffhanger, die dadurch entstehen, dass Staffeln auf einmal, was normal mittlerweile zum guten Ton gehört, Staffeln in zwei Teile geteilt werden. Das war früher undenkbar. Und da muss man einfach darauf hingehen, dass so ein Cliffhanger gut aufgebaut sein muss. Und wenn man dem Folge leisten kann, was TMZ und so weiter sagt, ist es ja so, dass selbst die Schauspieler, das heißt alle involvierten Personen, zurzeit noch nicht wissen, wer da überhaupt umkommt oder verprügelt wird bis zur Besinnungslosigkeit. Denn so könnten sie sich nicht verraten. Ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, weil die ganzen Leute, die so etwas produzieren und so weiter, haben ein bisschen Hau weg. Ich kann mich da an ein Plakat vom Game of Thrones Macher erinnern, der dann auch irgendwas schrieb mit einem, dann töte ich den und den, weil halt der im Moment der beliebteste war oder ist. Und da kann es natürlich dann auch dazu kommen, dass du so ein Cliffhanger, um auch das Wort nochmal als Hashtag zu benutzen, absolut, sozusagen, da kann es also dazu kommen, dass für mich so ein Cliffhanger mich im Gegenteil nicht abfuckt, sondern so hyped, dass ich so Bock drauf habe, dass ich fast die Tage zähle, bis es weitergeht. Und das ist in dem Fall auf jeden Fall der Fall. Wie war es bei dir, Tobi? Hat es dir gefallen, wie sie Staffel 6 beendet haben? Sie mussten es, finde ich, sogar fast so beenden mit diesem fetten Cliffhanger, weil also mir hat die letzte Folge bis zu dem Moment, wo Negan auftritt, nicht gefallen. Also ich fand es unglaublich langweilig. das Einzige, was mich da die ersten 45 Minuten am Fernseher gehalten hat, war der, wir haben uns über den Typ unterhalten, der quasi die rechte Hand von Negan. Ja, der ist übrigens Trevor von genau. GTA. Genau, genau. Ja. Den fand ich ziemlich cool, aber alles andere, die ganze Konstruktion, wie es zustande kommt, dass die in diesen Camper steigen und dass sie dann dadurch von A nach B fahren und immer wieder sind die Jungs da. Ich habe gedacht, oh Gott, an wie viel Kreuzungen kommen sie noch an, bis irgendwas passiert? Also der Spannungsaufbau bis zu dem Moment, wo sie sich dazu entscheiden, durch die Nacht zu laufen, fand ich nicht gut. Der Abschied dann von Eugene war okay. Aber ansonsten hat mich eigentlich nichts an dem Staffelfinale irgendwie am Fernseher halten können oder hätte halten können. Bis zu dem Auftritt von Negan und dann auch mit dem Cliffhanger. Das ist der Grund, warum ich mir Staffel 7 anschauen werde von Anfang an und heiß drauf bin. Aber nicht, weil die letzte Folge so gut war. Also in meinen Augen mussten sie diesen Cliffhanger machen, um die Spannung am Laufen zu halten. Also ich fand den Fahrtweg sozusagen, also damit Maggie durch die Wälder gefahren sind und zum Arzt wollten, ich fand das schon geil gemacht, dass die praktisch, also zuerst wirkte das ja so, dass es einfach nur eine zufällige Begegnung ist. Also zum ersten Mal auf Xavier trafen. Ach, Xavier heißt der, okay. Also Stephen Ock ist das ja von, weil du es schon gesagt hast, von GTA, genau. Mhm. Und zuerst dachte ich halt, ja, das ist halt einfach so ein Teaser auf die siebte Staffel, dass es da praktisch dann um den Typen gehen wird. Und es ist halt ein zufälliges Aufeinandertreffen, hat aber erstmal damit nichts zu tun. Ich wusste, das muss ich dazu sagen, aber auch nicht, dass dieser große Charakter Negan schon im Vorfeld immer wieder angekündigt wurde und für viele Fans so mit das Highlight der sechsten Staffel eigentlich hätte werden sollen. Ich finde, da kannst du sogar noch eine Stufe weitergehen. Wenn du, wie ich, jemand bist, der in Filmen und so weiter immer den Anti-Helden beziehungsweise den Bösewicht gut findet, ist bei mir grundsätzlich so, zieht sich durch meinen Filmgeschmack und auch durch meinen Seriengeschmack, dann ist es auch so, wenn man ein bisschen Vorahnung durch die Comics und so weiter hat, dann ist der Auftritt von Negan, und ich weiß nicht, ob Tobi mir da recht geben kann, mit das Größte, was passieren konnte in den letzten Erzählsträngen sozusagen. Weil das ist eigentlich, ich sag's immer so, der Governor würde bei Negan in die Ausbildung gehen. Ja, und, ja. Ihr wusstet auch beide, dass Negan in der sechsten Staffel irgendwann auftauchen wird und habt darauf hingefiebert. Ja, ja. Also ich wusste es auch, weil ich höre jedes Mal, wenn ich mir eine Folge angeschaut, höre ich mir die Serien-Junkies an, die das immer aktuell besprechen, und das ist eine kleine Gruppe von, meistens immer eine Gruppe von drei Leuten. Einer ist dabei, der Comic-Erfahrung hat, und der lässt hin und wieder ein bisschen Comic-Wissen mit ein, oder bringt ein bisschen mit Comic-Wissen mit ein in die Sendung. Und er hat immer wieder von diesen Negan erzählt und außer, dass er sich drauf freut. Und deswegen weiß nicht, ob es gut war, ob es schlecht war, weil man hat ja eigentlich das Gefühl gehabt, dass nachdem sie eine Gruppe nach der anderen umgebracht haben von den Saviors, dass sie gedacht haben, dass Negan irgendwie die Gruppe ist, dass Negan tot ist. Weil ja immer wieder, wenn sie gefragt wurden von Rick, wo ist Negan, haben sie immer gesagt, wir sind alle Negan. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ihr habt es ja wahrscheinlich im Original geguckt, oder? Ich habe es im Original. Sowohl als auch. Ich gucke immer beides, muss ich ehrlich zugeben. Du auch, okay. Tobi, oder? Nee, ich schaue es mir nur auf Deutsch an. Und ich wusste im Endeffekt, dass Negan der Bösewicht ist. In dem Podcast wurde unter anderem gesagt, dass Jeffrey Dean Morgan Negan spielen wird. Deswegen genau. war alles, alles was in den Folgen wieder gesagt wurde, wir sind alle Negan. Und nachdem dann alle tot waren, hat man das Gefühl gehabt, okay, da gibt's, sie haben sie ausgelöscht, was weiß ich. Aber ich wusste, dass der Junge den Bösewicht spielt und dass der ein ziemlich krasser Bösewicht sein soll. Und als ich dann noch gelesen habe, es ist Jeffrey Dean Morgan, und ich Jeffrey Dean Morgan eigentlich nur aus Serien oder Filmen kenne, wo er eigentlich den Good Guy spielt, war ich ziemlich gespannt drauf. Ich habe auch dann irgendwo nachgelesen, dass er, als er die Anfrage bekommen hat, ob er diese Rolle übernehmen möchte, er ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Walking Dead-Fan, also ein Comic-Fan von Walking Dead, und sein Agent hat ihn irgendwann angerufen oder muss ihn angerufen haben und gesagt haben, hey, ich hätte da eine Rolle für dich, ob er Bock hat, bei Walking Dead da so ein Bösewicht zu spielen. So, er weiß gerade den Namen nicht. Und dann sagt Jeffrey Morgan, ist es Negan? Ist es Negan? Und der so, ja, er glaubt. sagte, auf jeden Fall. Der hat da richtig Bock gehabt auf die Folge. Ich war gespannt drauf, wie er einen Bad Guy spielen kann. Und es war großartig. Ja, das muss man hier auf jeden Fall nochmal herausstellen. Die kompletten 15 Minuten auch das Schauspiel von den anderen, obwohl sie kein Wort gesagt haben, von jedem Einzelnen der Gruppe. Die Angst in Ricks Gesicht die letzten 5 bis 10 Minuten war großartig, und Chef für den Morgen. Also klar, er wirkt ein bisschen wie eine Comicfigur, als er da aus dem Camper aussteigt, aber es war fett, es war richtig, richtig gut. Ja, also ich fand es auch schauspielerisch, also das geht nicht mehr viel besser. Und wie du es gesagt hast, auch von den anderen, die da im Dreck vor ihm knieten. Und da habe ich nämlich bei einem Podcast gehört, dass es ja eigentlich so ist, wenn du so Szenen bringst, dass ein Schauspieler so einen langen Monolog hält und halt vor so Leuten auf und ab geht, dass man Komparsen oder irgendwelche Tennisbälle da eigentlich nur hinstellt, weil man die Schauspieler ja jetzt nicht unbedingt dann da am Set haben will und verbraten will. Kostet ja alles Geld, sowas. Aber in dem Fall hat man die ganze Szene wirklich mit den Schauspielern so gedreht und nicht im Nachhinein dann nochmal die Schauspieler rangeholt, also die im Dreck saßen und abgefilmt, sondern die komplette Szene ist so praktisch entstanden mit Schauspieler, mit Negan, mit allen drum und dran, und hat 15 Stunden gedauert. Also 15 Stunden haben sie dafür gebraucht, um das Ding abzudrehen, über wahrscheinlich dann 2 Tage oder vielleicht sogar 3. Und diese Intensität, das war, also habe ich so selten gesehen, egal jetzt ob in Film oder Fernsehen, das ist einfach heraushebenswert. Aber ich wollte noch kurz sagen, zu diesem Spannungsaufbau, habe ja vorhin schon kurz angefangen mit diesen Straßensperren, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil es eben so von diesem ersten Moment, ja, da treffen sie halt auf eine andere Gruppe, aber ziehen sich zurück und weiter geht's, wie sie es dann gemacht haben, dass die Gruppe immer größer wurde und man immer mehr merkte, Alter, hier ist ganz schön die Kacke am Dampfen, so, ja. Das war unfassbar. Und auch dann im Wald, wie sie das arrangiert haben mit dem Gepfeife und so. Ey, das fand ich schon extrem gut. Und ich gebe dir recht, Tobi, die Geschichte um Carol und so, das hat mich jetzt nicht so gefesselt, muss ich ganz ehrlich sein. Das haben wir am Montag schon besprochen, ja. Müssen wir jetzt sagen, weil das haben wir jetzt gerade noch nicht besprochen. Genau. Also dass Carol praktisch so vom extrem Badass, muss man ja wirklich sagen, die war ja hinter Rick vielleicht fast schon die fieseste von den Jungs und Mädels da, plötzlich so einen Gesinnungswandel bekommt und Panikattacken kriegt und einfach der Gewalt abschwören will. Weil zuerst dachte ich, als sie da so gefangen wurde von dieser Tussi, dass das ein Spiel von ihr sei. Dass sie halt einfach versucht, die auf eine falsche Fährte zu locken und sie davon zu überzeugen, dass sie eigentlich keiner Fliege was zu Leide tun kann. Und dann attackiert sie die hinterrücks oder so. Also der Handlungsstrang hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber dieses Finish mit der Gruppe, mit den Saviors und mit Negan, das fand ich schon, also da gibt's nicht viel zu sagen, außer dass es phänomenal war, glaube ich. Eben dieser Aufbau, den du so nennst, und wie Tobi eben gesagt hat, diese Art Roadmovie, die da gezeigt wurde in den ersten 40, 45 Minuten, erinnert mich irgendwie auch immer an den Aufbau von Dust Till Dawn. Weil da hast du ja auch irgendwie eine Stunde lang einen Roadmovie, der überhaupt nichts mit dem Ende gemein hat. Und nochmal auch auf Negan zurückzukommen, wenn ich den Schauspieler sehe, dann sehe ich den immer als Comedian aus Watchmen. Nicht unbedingt als Serienvater von Dean und bla bla bla aus Supernatural, sondern ich sehe den als Comedian in Watchmen. Und ich fand den Schauspieler immer schon klasse, und was mich auch noch sehr interessiert hat, war dann eben, ich fieberte auch die ganze Zeit in der Folge darauf hin, kommt es jetzt endlich dazu und so weiter. Mich hat dann auch interessiert, und darum gucke ich beides, wie die es schaffen, in Deutsch eine vernünftige Übersetzung da reinzukriegen. Damit meine ich nicht die wörtliche Übersetzung, sondern alleine die Auswahl der Synchronstimme von Negan. Und ich weiß nicht, ob ihr beide die Originalstimme kennt, von dem Schauspieler aus Filmen und so weiter. Das ist halt diese typische Badass-Psycho-Killer-Stimme. Und das haben sie selbst im Deutschen unfassbar gut hingekriegt. Und ich gebe Tobi unfassbar recht, dass besonders die Angst in den Augen der Leute und besonders bei Rick, der, wo wirklich das Zittern zu sehen war und das panische Umschauen zu seinem Sohn und so weiter und der Abschluss vielleicht mit seinem Leben, weil er genau weiß, ich würde jetzt die Leute umbringen. Weil das ist Rick mittlerweile. Rick ist der Anführer einer der brutalsten Gangs, die da so rumhängt. Die war absolut ersichtlich, und genau das hält jemanden bei einer Serie, meiner Meinung nach. Es hätte ja genauso gut sein können, dass man Negan von Anfang an so aus dem, also der Werdegang von Rick hätte auch der Werdegang von Negan sein können. Im Endeffekt nehmen die sich von der Brutalität wahrscheinlich gar nicht so viel, nur dass Negan halt die größere Gruppe um sich scharen kann aktuell. Naja gut, er geht natürlich ganz anders, oder die Rolle an sich geht ganz anders an die Sache ran. Es ist einfach natürlich auch alleine dadurch, wie er die Verbindung zu Lucille da zeichnet und die auch in der Serie gezeichnet wird auf die Art und Weise, also die Verbindung zu seinem Baseballschläger mit Stacheldraht, mit dem unglaublich schönen Namen Lucille, ist natürlich dann irgendwo ein Zeichen dafür, dass er nicht vielleicht ganz so richtig tickt. Aber er macht zum Beispiel so, dass er sagt, also das fand ich auch sehr clever, dass er sagt, ich muss einen hier in der Gruppe bestrafen, das sind, was weiß ich, 10 Mann, einen picke ich mir raus, dem hau ich die Fresse ein und der stirbt dann, dafür ja gewinne ich praktisch 9 weitere Untergebene, ja, und Rick ist halt eher der Typ, der komplett Vernichtung anpeilt, also so gesehen. Ja, denke an die Kirche und so weiter aus vergangenen Staffeln, ne? Dieses unglaubliche Massaker mit der Machete. Ja, also wenn du das jetzt so siehst, kann man natürlich auch sagen, dass Rick vielleicht, also ich gebe dir recht, so von der Intensität und von der Art und Weise, wie er auftritt, wirkt er erstmal wie der krasseste Heel von Walking Dead sozusagen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist eigentlich Rick das Schlimmste von allen. Ja, absolut. Tobi, das ist für dich auch so der ja, wie soll man sagen, ist, wenn du dich einer Gruppe anschließen müsstest, ja, wären es dann die Saviors oder wäre es die Gruppe um Rick? Es wären definitiv die Saviors, und zwar einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass die Saviors, man hört ja immer wieder im Laufe der Serie, der Staffel hat man gehört, dass die irgendwie mehrere Kommunen für sich arbeiten lassen. Die Saviors denken viel weitsichtiger in diesen Zeiten. Die sind die Badass, die sind im Endeffekt die Schutzgeldeintreiber und die ganzen Kommunen, wie hießen sie nochmal? Da wo es Hotbill, ist ja egal. Du meinst ja mit Jesus die Gruppe? Ja, genau. Ja. Die lassen die im Endeffekt für sich arbeiten und man könnte sagen, beschützen sie, beziehungsweise erpressen sie. Also die sind im Endeffekt, sie sind die Bad Guys, sie holen sich, sie denken viel weitsichtiger. Wie oft hat Rick schon mit einer Gruppe versucht, irgendwo sesshaft zu werden? Ich denke da an Staffel 4, wo sie in dem Gefängnis am Anfang sind, wo sie da anfangen, Schweine zu züchten und die dann eine Krankheit reinbringen und so weiter. Das würde bei Negan nie passieren. Negan lässt das andere für sich machen. Negan ist im Endeffekt nur da und fährt von Dorf zu Dorf und sagt ein, was ihm gehört. Ja, Negan, das Ganze perfektioniert. Negan denkt viel weitsichtig. Und du hast gerade schon gesagt, Rick würde die ganze Gruppe umbringen. Negan nicht. Negan ist so clever und sagt, okay, ihr habt, keine Ahnung, 25 von meinen Leuten umgebracht. Ich kann euch nicht einfach jetzt alle hier gehen lassen und so tun, wenn nichts wäre. Nein, einen von euch picke ich mir raus, den bestrafe ich. Nur damit die anderen seht, ist kein Spaß, aber ab sofort arbeitet ihr für mich. Rick würde niemals sagen, ihr arbeitet für mich. Rick würde sagen, ihr seid eine Gefahr. Ja. Die Welt gehört uns, wie er am Anfang von der letzten Folge zu mir schon gesagt hat. Wir töten alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und dann gucken wir, wie wir weiterkommen. Das würde bei Negan, also zumindest so wie es bisher rüberkam, würde das nicht passieren. Und deswegen, die Gruppe von Rick wurde mir in der letzten Staffel immer unsympathischer. Da gebe ich dir recht, aber ich möchte natürlich jetzt die Frage aller Fragen so in den Raum werfen, weil du hast ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, er tötet einen der Gruppe. Und die Frage ist natürlich, wer stirbt? Also das ist ja wirklich so das Thema, also wie Pocho vorhin gesagt hat, man kann es kaum abwarten, wie es denn jetzt weitergeht und man zählt die Tage, bis dann Staffel 7 endlich losgeht. Aber ich frage Pocho mal direkt, was glaubst du, wer kriegt da auf die Mütze? Also ich habe die unglaublichsten YouTube-Theorien und so weiter dazu gesehen, wo Leute wirklich über die Position der Steine im Hintergrund sagen wollten, wer es denn sein wird. Es ist natürlich unglaublich schwer und einfach, sich Seiten, wie ich es in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe, sich dadurch durchzulesen und dann bei der einen Sache zu sagen, ja, das klingt realistisch, oder bei der anderen Sache zu sagen, das klingt realistisch. Die Sache an sich ist die, wenn es wirklich stimmt, so wie ich eben schon anfangs gesagt habe, wenn es wirklich stimmt, dass noch nicht mal die Schauspieler Bescheid wissen, wie es ist, ist alles nur Theorie, was wir hier machen. Und die Frage ist natürlich ganz klar und die taucht natürlich bei jedem Fan auf, was ist, wenn es Daryl ist? Ja? Was ist glaubst es Daryl, du, wenn es Daryl ist? Wenn ich direkt sagen müsste, ist es der, ich komme jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht auf den Namen, auf den Homosexuellen der Gruppe. Eugene. Aaron. Nein, Eugene ist nicht homosexuell. Aaron ist so homosexuell. Genau, weil man dann davon ausgehen würde, dass es der am wenigsten wehtut, in Anführungsstrichen, für den geneigten Zuschauer, weil der auch nicht so eine große Rolle spielt in der Gruppe und so weiter. Eugene wäre mir zu sehr auf dem Präsentierteller, muss ich ganz ehrlich sagen. Davon geht jeder aus, irgendwie. Ja, aber meinst du nicht, um das nochmal kurz aufzugreifen, meinst du nicht, dass, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Aaron, genau, meinst du nicht, dass das zu billig wäre, wenn die da Aaron... Ja, natürlich. Ich sag, das wäre das, was am wenigsten wehtun würde. Das kannst du doch nicht bringen bei so einem Spoiler, jetzt, bei so einem Cliffhanger. Ich gehe halt von, ja, genau das kannst du auch bringen, weil du damit die Leute beruhigst am Anfang der Staffel und man weiß ja noch gar nicht, wie es weitergeht. Aber nochmal weiterzukommen. Ich bin da so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip abgegangen. So, dann gehen wir mal weiter. Wer könnte es noch sein? Ich glaube, in erster Linie wäre es zu sehr auf dem Präsentierteller, wenn es Abraham wäre, obwohl ich es mir vorstellen kann, aus der Sicht und Weise, wie Abrahams Rolle in der letzten Staffel dargestellt wurde. Denn er wurde in der letzten Staffel sehr, sehr gefühlsbetont, nachdenklich und er wurde dem zu sehr näher gebracht, sodass er eine Verbindung zu diesem Charakter aufbauen kann, wenn sie nicht schon da war. Und das mochte. Und das war ja auch in der Begegnung von Negan und Abraham auf jeden Fall dieser Part, wie er sich aufrichtet gegenüber Negan, der einzige eigentlich, der sich gegen ihn aufrichtet und sagt, komm, tu es bei mir, ich kann es vertragen. Und Negan ihm nur mit einem verschmitzten Lächeln sagt, den Scheiß rasiere ich dir auch noch ab. Ich meine, wie geil willst du noch was darstellen? Glaube ich also darum auch nicht. Krass wäre es, wenn es Maggie wäre, sagen die wenigsten, aber ist es Negan, also theoretisch möglich ist es. Und wenn du mich jetzt wirklich festlagerst und sagst, wer ist es, dann muss es eigentlich Glenn sein. Weil er eigentlich am Anfang der Staffel schon tot war. Und wir alle jetzt es schon wieder für selbstverständlich nehmen, dass er Teil der Gruppe ist. Und von daher würde ich mein Geld, wenn ich es setzen müsste, auf Glenn setzen. Und von der Dramaturgie wäre es natürlich auch nochmal stark, so der werdende Vater, seine Frau ist da am Abkacken, stirbt da vor den Augen seiner schwer angeschlagenen Frau. Tobi, was glaubst du, wen erwischt's? Naja, wir haben uns ja schon ein bisschen am Montag drüber unterhalten und das Ausschlusskriterium. Ich weiß nicht, Potsche, bist du irgendwie comic-affin? Mit den Comics hast du gar nichts irgendwie. Doch, oder? Ich habe Sachen reingeguckt, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagen kann, in der und der Szene war es so, dass das da und da dargestellt wurde. Aber ist ja bei der Serie auch ein bisschen Quatsch, weil so Sachen wie Daryl und so weiter gibt es ja im Comic gar nicht. Okay, aber du weißt, wen Negan im Comic tötet? Fragezeichen. Ich glaube jetzt auf Anhieb nicht. Du kannst es ruhig sagen, Tobi. Du kannst es auf jeden Fall raushauen. Also im Comic tötet er Glenn. Ja, gut. Aber wie du schon gesagt hast, Glenn hätte eigentlich schon so oft sterben müssen im Laufe der Staffel. Und Glenn muss ein unglaublich sympathischer Schauspieler sein. Und also der sehr gut beim Publikum ankommt und man hat schon sehr viel im Vergleich zum Comic geändert an der Serie und da ist die Frage, also es wäre ganz klar am enttäuschendsten, wenn es Aaron wäre. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil Aaron so der Mr. Nobody in der Gruppe ist. Man kann, glaube ich, ausschließen auf jeden Fall, dass es Rick und Carl sind, weil er sagt ja, bevor er dem Herren auf den Kopf haut, wenn irgendeiner sich rührt, wenn irgendeiner schreit, schneidet er dem Bub das andere Auge aus und füttert seinen Vater damit. Also gehe ich mal davon aus, den Joker hält er sich offen. Ne? Die beide sind weg. Als er den ersten Schlag ansetzt, sagt er nimmt es wie ein Champ, sowohl im Deutschen wie auch im Englischen. Mhm. Also schließe ich mal jegliche Frau aus. Genau, ja. Also muss es ein Mann sein. Und ich habe mir auch schon ein paar YouTube-Videos angeguckt von Leuten, die das exakt meinen, herausgefunden zu haben und auch am meisten, und die meisten sind auch im Endeffekt auf Glenn gekommen. Also ich muss ganz ehrlich auch sagen, Glenn hat schon so oft verdient zu sterben, weil er schon so oft eingestorben ist und mit Serienglück, wäre es keine Serie, wäre er schon so oft gestorben, der Kerl, wenn sie der Geschichte einfach jetzt ein Ende machen würden. Wie du schon gesagt hast, Ricky, dramaturgisch großartig, weil er Vater werden würde eigentlich von einem Kind. Maggie ist schwanger. Also für mich wäre Glenn die einzigst logische Sache. Ich glaube es. Was ich mich halt frage, also das Ende der ersten Hälfte der sechsten Staffel war ja, dass wir eigentlich dachten, Glenn stirbt. Das war ja die Geschichte. Nein, habe ich von Anfang an nicht gedacht. Ich war mir unsicher, ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe es ja nicht so gesehen wie ihr, sondern ich habe es ja am Stück, also ich habe direkt die nächste Folge geguckt, deswegen habe ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber machen können, aber ich glaube, das wurde dann erst 2 oder 3 Folgen später aufgeklärt, oder? Ja, noch länger, glaube ich, sogar fast, ja. Ja, also es hat sich bei mir dann, ja, einfach nicht so lange hingezogen, dass ich mir viele Gedanken darüber machen konnte. Aber da wurde uns ja schon so ein bisschen angeteased, Glenn könnte sterben und dann schafft das doch. Und dann gab es auch nochmal so eine Szene, wo er irgendwie Maggie helfen wollte und da auch kurz davor war zu sterben. Und ich weiß gar nicht mehr, wer ihn dann da mit einem Kopfschuss befreit hat aus der misslichen... Ich glaub, Abraham. Abraham oder Sascha, genau. Also deswegen glaube ich nicht so richtig, dass es er ist. Ja, aber wie ihr schon gesagt habt, man hört Glenn sehr, sehr häufig. Ja. Eine Frau glaube ich auch nicht, dass es ist. Aus dem Grund, wie es der Tobi schon gesagt hat, er nimmt das wie ein Champ. Und vor allem, nach dem ersten Schlag, ja, da steht ja, oder dann guckt der Charakter wieder so hoch. Also es ist praktisch nicht direkt ausgenockt. Und ich glaube, jede Frau, die da mit so einem Ding da einer auf die Rübe kriegen würde, würde auf dem Boden liegen bleiben. Deswegen glaube ich, muss es ein Mann sein. Und ich tendiere, also ich schwanke zwischen Abraham, ja, und zwischen Daryl. Und deswegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Norman Reedus jetzt irgendwie sagt, ich, weil das ist ja so einer der wichtigsten Charakter und auch wahrscheinlich einer, der am meisten von seiner Rolle profitiert. Nicht nur jetzt bei den Fans von Walking Dead, sondern auch außerhalb. Also so auf sich richtig aufmerksam gemacht hat. Kann man, denke ich mal, schon so sagen. Und vielleicht hat er aber schon so oft in der Vergangenheit, Ricky. Alleine, ich sehe Norman Reedus immer mit dem, ich verbinde den immer mit dem blutigen Pfad Gottes. Und das ist ja schon ein bisschen älter. Ja, das habe ich, ich habe von dem im Vorfeld wirklich nichts gehört. Das war das erste Mal, dass ich mit ihm in Verbindung oder zusammenkam, okay. So muss man sagen. Also ich musste lachen, als ich vor 2, 3 Wochen Blade 2 mal am Mittwochabend bei Vox anschauen musste und gesehen habe, dass er da mitgespielt hat. Ja, hat er, ja. Echt? Übrigens, mein Lieblingsblade, trotzdem, ist mein Lieblingsblade der zweite. Ja, da haben sich ja 2 gefunden, wenn ich weiß, dass es hier noch einen anderen gibt, der Blade immer abgefeiert hat. Nicht wahr? Warst du nicht so ein großer Blade-Fan, Tobi? Ich kann jedem Teil was abgewinnen. Also jedes Mal, wenn ein Blade im Fernsehen kommt und es hört sich jetzt Blade an, nichts Besseres kommt, dann schaue ich mir Blade an. Ich finde, jeder Teil hat was. Ja, hat was, genau. Da gebe ich dir recht. Der dritte hat das Trashige. Der erste hat das Klassische. Alleine, ich meine, die Bloodbar. Ich meine, cool. Ich meine, welche Party, wenn ich irgendwo hören würde, dass ein Schlachthaus eine Party ist, da würde ich echt hingehen. Allein nur für diese Intro-Szene. Wieder Blade. Und im zweiten Teil ist halt der Bösewicht mit, hier, wie heißt er, Nomek, ist das Beste, was es gibt. Also richtig gut. Das könnte man eigentlich auch machen hier im Rahmen von Cliffhanger. Einfach mal so eine Trilogie wegrotzen und sich danach zusammensetzen und dann darüber sprechen. Also bei Blade könnte das unterhaltsam werden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall besser, als wenn wir die Matrix-Trilogie besprechen würden, weil da müsste ich Teil 2 und 3 nochmal gucken. Oh, also ich fand ja Matrix, das ist weiterhin, also der erste ist... Ja, der erste phänomenal. Ja, und den zweiten fand ich auch gut. Ich fand alle ansehbar. Man muss aber dazu sagen, dass ich bei 2 und 3 im Kino gearbeitet habe, und zwar in Kirchheim, und den Film ungefähr, oder beide Filme ungefähr 60 Mal gesehen habe. Immer so eine Stunde, nachdem sie losgegangen sind. Die letzten, weiß ich nicht, 100 Minuten oder so, ich weiß gar nicht, wie lange die gingen, habe ich immer dann im Kino angeguckt. Das waren Zeiten. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Dass du denkst, dass Glenn es eher nicht ist, sondern Abraham. Ja, also ich denke Abraham oder Daryl. Das wären halt so die krassesten. Also Daryl wäre natürlich. Daryl sah schon schlimm genug aus. Also wenn du darauf geachtet hast, ja. Daryl hat durch die Schusswunde, die er anscheinend in der Schulter hat, ich denke halt, schon die brauchen sehr gelitten, einen Payoff. Und bei Talking Dead haben sie ja gesagt, ihr der Produzent, sie müssen jetzt abliefern. Also die erste Folge der 7. Staffel, die muss sitzen, weil ansonsten kannst du solche Cliffhanger in Zukunft auch nicht mehr bringen, weil die Leute das dann, weißt du, die wenden sich praktisch ab. Also du kannst ja nur so einen fetten Cliffhanger nur bringen, wenn dann der Payoff so extrem gut ist, dass, weißt du, wie ich meine, wenn da halt jetzt sowas kommt, wie das Aaron stirbt, hey, da denkst du dir halt beim nächsten Mal, ach, fickt euch. Hört doch auf mit so einem Quatsch. Also dann zeigt uns doch wenigstens oder lasst dem Opfer irgendwie so ein bisschen Raum, dass er kurz noch was sagt, dass man oder weiß ich nicht, weißt du, irgendwie so, dass man wenigstens... Ein One-Liner bringt oder sowas, meinst du? Ja, aber wenn die hinterlassen uns ja jetzt wirklich völlig ratlos, und wenn das dann wirklich sowas ist wie Aaron und selbst sowas wie Eugene, das ist zu wenig. Und ich mag ja Eugene übrigens sehr. Eugene ist Josh McDermott, der mit Joe Rogan früher ab und zu getourt ist. Und ich habe es mit Tobi am Montag schon gesagt, der ist einfach mal zu so einem Casting gegangen von Walking Dead und hat gesagt, hier, ich würde da gerne mitmachen. Und haben so gesagt, ja, da machst du mit. Und hat sozusagen in der Lotterie gewonnen. Und das ist ein richtig geiler Typ. Wer so ein bisschen mehr über den erfahren will, kann mal bei der Joe Rogan Experience rumsuchen. Da gibt's, glaube ein oder zwei Folgen mit ihm. Ist ein richtig geiler Typ. Also der darf nicht sterben. Protestiere ich dann dagegen. Das glaube ich auch nicht. Ich hoffe es nicht. Also es wäre mir zu wenig. Also das heißt... Anscheinend wissen es ja, wie Potschows vorhin schon gesagt hat, wissen die Jungs es selber nicht, weil, das habe ich dir am Montag schon im Kino gesagt, es Gerüchte gibt, zumindest habe ich das gehört, die Frage ist, stimmt's, man weiß es nie, dass die Produzenten, die Schreiber es selber noch nicht wissen, weil Vertragsverhandlungen anstehen, natürlich vor jeder Staffel. Und keine Ahnung, vielleicht kommt da ein Eugene oder ein Abraham oder ein Daryl, der sagt, hey, ich bin so wichtig, ich will ab sofort dir die Kohle für jede Episode, wo ich mitspiele, dass die sagen, nö, das ist uns too much, dann bist du's. Also, das ist sowohl sehr spannend, also wenn es stimmen sollte, dann ist die ganze Geschichte sehr spannend für uns, weil wir nicht wissen, wer es ist. Genauso wie es auch spannend ist für jeden von den Schauspielern, weil sie nicht wissen, fordere ich vielleicht zu viel Kohle für die nächste Staffel, ansonsten bin ich raus. Ja, unter dem Herangehensweise auf jeden Fall, klar. Natürlich, ja. Ich meine, es gibt Beispiele von Friends und so weiter, wo dann auf einmal Leute pro Folge Millionenbeträge verdient haben. Ne? Eben, und ein Daryl weiß zum Beispiel, dass er anscheinend sehr beliebt ist und dass er mittlerweile vielleicht aufgrund dessen, da er einer der wenigen ist, auch von der Gruppe, die von Anfang an dabei sind. Es gibt ja nur noch einen ganz, ganz kleinen Kern, die von Anfang an dabei sind, dass er auch um seinen Stellenwert weiß, genauso wie einen Glenn. Die spielen da vielleicht so ein bisschen damit. Ich denke, für Glenn wäre es, also ich würde ihm, also dem Schauspieler, wie heißt er denn, Steven Yeun, ja, dem würde ich jetzt nicht unbedingt raten, da die Serie zu verlassen. Ich weiß, es ist unter Umständen jetzt ein bisschen rassistisch gedacht, aber es ist nicht so gemeint. Ich, weißt du, das ist, ich kenne kaum asiatisch stämmige Menschen, die wirklich so eine richtig fette Karriere in Hollywood in Gang gesetzt haben. Es gibt vereinzelt welche, aber die kannst du an einer Hand abzählen, oder? Ja, sehe ich genauso. Und wenn der jetzt da bleibt und sich ja, einfach da ja, etabliert und so, der hat ja, glaube ich, ein schönes Leben. Also, weißt du, also der ist ja in der besten Fernsehserie, die du aktuell gucken kannst, behaupte ich jetzt einfach mal so, und ist da ein sehr beliebter Charakter, ist ein wichtiger Charakter, es wird gut dargestellt, wird überhaupt nichts, weißt du, was ja auch dann oft ist, dass du als Asiate halt den dummen Asiaten oder halt, weißt du, so ein Karatekämpfer oder so Klischee-Asiaten spielen musst, das macht er ja alles nicht. Er ist ja da wirklich ein... Ja, also ein richtig vollwertiges Mitglied. Versteht man das, was ich damit ungefähr sagen will? Das ist nicht, ja, klar, er ist nicht der Quotenasiate. Bring's doch auf den Punkt. Ja, genau, so kann man es ausdrücken. Es ist nicht der Quotenasiate. Ne? Es ist einfach der zur Gruppe gehört. Und was natürlich für so eine Gruppe auch unglaublich wichtig ist, dass in so einer Zeit, wenn man es als so eine Zeit bezeichnen will, da steigert man sich oft zu sehr rein, in so einer Situation, dass da Multikulti ganz normal ist, weil es sind halt nicht mehr viele da. Und da spielt wirklich Rasse und so weiter keine Rolle mehr. Und das was, auch so, was sie auch so nicht spielen sollte. Was auch eventuell ein bisschen für Glenn sprechen würde, wäre, er ist so ein bisschen das gute Gewissen von der Gruppe. Also wenn man sie mal so ein bisschen, man braucht ja irgendwie so ein bisschen so einen Gegenpol. Man hatte das so ein bisschen mit Morgan jetzt in der Staffel, der immer so ein bisschen, nein, wir töten sie nicht, bla bla bla. Also er und Glenn sind so ein bisschen auf der Seite des Guten. Und wenn ein Daryl, ein Abraham oder so, die sind eher ein bisschen von der harten Sorte, die passen eher zu Rick. Und Rick braucht immer irgendwie einen Gegenpol. Man hatte das am Anfang der Staffel so ein bisschen mit, wie heißt der doch mal, der Priester, der Pfarrer? Oh ja, wie hieß denn der nochmal? Der sich übrigens meiner Meinung nach auch, finde ich sehr cool, wie er sich so gewandelt hat. Gabriel heißt der, oder? Gabriel, genau. Wie er sich so gewandelt hat, er wurde so ein bisschen der Badass, so von der Art her, mit dadurch, dass er Wache steht, dass er auch... Leute erschießt mittlerweile. Man braucht ein bisschen das die heile Welt, so Leute, die einen dran erinnern, dass doch noch nicht alles so schlimm ist. Und das würde das spricht in dem Fall für Glenn. Ja. Ja, es ist, also, ja, es ist schwierig zu sagen, vor allem, wenn jetzt, sag ich mal, Norman Reedus weggehen würde, denke ich mal, werden auch viele enttäuscht. Aber wäre dann dieser Payoff so zum Ende hin. Also es ist schon wahnsinnig spannend. Aber man kann sich natürlich drehen und wenden und man wird für jeden, außer, ich glaube, bei den Frauen wird es echt schwierig, da Argumente zu finden, dass die es sind. Der ultimative Heel-Move wäre natürlich, wenn es Maggie wäre. Aber das würden sie nicht bringen. Da habe ich ganz kurz dann einfach mal reingrätschen, weil da muss ich euch auch was fragen, weil wenn ich nicht hier frage, wo dann? Eine Theorie von meinem Kumpel und mir ist, dass Maggies Kind vielleicht tot ist. Ja, das würde ich auch so sehen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist die Frage, frisst sich das langsam von innen durch? Oh Gott, ich habe die Diskussion, glaube ich, schon, warte mal, ein paar Mal gehört mittlerweile. Also bei vielen Podcasts, wo es um Walking Dead geht, ging es generell um, wenn Schwangere oder ich glaube fast jedem Podcast, der sich irgendwie mit einer Zombie-Apokalypse oder so befasst hat, was passiert, wenn jemand schwanger ist und das Kind stirbt, ob sich's frisst, und es wurden dann die wildesten Ja, aber diese Schmerzen, wie sie zusammengebrochen ist und so, wäre das nicht genau die Darstellung, wie es dargestellt werden würde? Ja, aber das, okay, fangen wir dann, wenn es wirklich so sein sollte. Das Kind, dieser Fötus, sie ist ja im zweiten, dritten, vielleicht vierten Monat schwanger, mehr wird es nicht sein. Ricky, du bist der einzigste Papa von uns. Ein Fötus im vierten Monat ist vielleicht so groß wie eine halbe Bierflasche. Und ich würde mal behaupten, und da bin ich mir relativ sicher sogar, hat keine Zähne. Also was machst du mit einem kleinen Zombie, der in deinem Bauch hin und her wütet, aber keine Zähne hat? Der kann beißen. Mann, das ist das beste Argument, was ich bisher gehört habe, Tobi. Es bringt überhaupt gar nichts. Also, dann lass den kleinen Zombie halt bei dir im Bauch rumherwüten. Also was soll's? Who cares? Tritt dagegen, stirbt nicht, stech mit der Nadel rein, vielleicht triffst du das Gehirn, wird nicht passieren. Also, ja. Ja, nee, absolut. Also, das kann man natürlich so argumentieren. Nichtsdestotrotz hat es natürlich hier und da ein paar Logiklücken, ist klar. Aber man könnte natürlich wirklich sagen: Ja, okay, Maggie verliert ihr Kind. Das ist dann zum einen die dramaturgische Geschichte zwischen Maggie und Glenn und könnte dann somit dann wieder Glenn rausnehmen aus dieser Lucille-Opfergeschichte, sage ich jetzt mal dazu. Ja, also wenn ich mich festlegen müsste, um das jetzt mal zum Abschluss zu bringen, meinerseits, sage ich, dass sag doch mal, Abraham, genau, dass er dem Ganzen zum Opfer fallen würde. Ich hätte aber ein Problem damit, muss ich ganz ehrlich sagen, denn der entwickelt sich irgendwie so, mittlerweile. Wer ist denn sowieso, Pocho, wer ist denn dein Lieblingscharakter so von den ganzen Vögeln? Ach, das ist eine Frage, da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass du dich stellst. Besonders in der ersten Ausgabe, wenn man über Walking Dead spricht. Genauso wie nach der Frage nach der Lieblingsserie, kann sich sowas von Folge zu Folge ändern. Und wie ich auch eingangs schon erwähnt habe, ich stehe in Serien und in Filmen immer eigentlich auf die böse Seite. Weil ich die Darstellung und so weiter immer sehr, sehr wichtig finde. Und die macht einen Film für mich aus. Von daher muss ich dann einfach sagen, dass momentan, wenn ich den Ist-Moment nehme, ich mich am meisten auf die Rolle von Negan freue. Aber wenn du mich natürlich auf die Serie an sich ansprichst, muss ich sagen, dass zurzeit, und da gebe ich dir recht, wenn du sagst, es wäre schade, zurzeit wirklich Abraham mein Lieblingscharakter ist. Oh, Abraham, okay. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Ich seh mich dann auch immer ein bisschen gleich mit ihm, weil ich habe ja ähnlich farbigen Bartwuchs und von daher. Und du bist schon immer ein großer Fan von Seamus gewesen. Ja, das ist wahr. Fenner! Dafür ist der Pocho bekannt, dass er so. Dafür bin ich echt bekannt. Im Bruch rennt. Ich habe auch immer solche. Ich habe auch die Haare mittlerweile so. Oh, schön. Ja. Tobi, wer ist so dein Lieblingscharakter? Ich würde noch mal kurz gerne auf Abraham zurückgreifen. Also für den Fall, dass es Abraham sein sollte. Oder noch mal, bevor. Ich mache mir eine Zitze. Okay, noch mal eine kurze Frage an euch beide. Was glaubt ihr, wer es ist und wen würdet ihr euch wünschen? Das sind ja auch zwei unterschiedliche Aspekte. Ricky? Also ich würde mir, wie gesagt, ich glaube, dass es Abraham ist und wünschen würde ich mir wahrscheinlich Aaron, weil mir der am egalsten ist von den Typen so. Aber so von der Dramaturgie her, da bin ich dann an Pochos Seite und sage mir so, der ultimative Mega-Heel-Move ist halt Maggie. Also, das ist halt so krass, wenn der Maggie da mit dem Ding da totprügeln würde. Es gab diesmal eine Folge, da bin ich aufgestanden. Das war da, wo so ein paar Leute hops gegangen sind. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folgennummer das war. Du meinst, wo die Familie sozusagen beim Durchwandern? Genau, warte, ich guck ja, mal gerade. Ja, das war eine krasse Folge, da gebe ich dir recht. Ich guck mal, ob ich das so schnell finde hier. Du meinst die Folge, wo Karls Sicht auf die Dinge sich geändert hat. So kann man sagen. Ne, ist es ja so, ich gebe ja, wenn ich jede, egal was ich gucke, ich rate ja alles auf IMDb und die Wertung 10 von 10, die gebe ich wirklich, also ganz, ganz, ganz selten. Also es gibt, ich guck mal hier kurz mal, wie viel 10 von 10 ich gegeben habe bei IMDb bislang. Ist alles gerade ein bisschen langsam, ich weiß nicht, an was das liegt. Also Sopranos, die komplette Serie, ist für mich eine 10 von 10. Schindlers Liste, 10 von 10. Dann gab's zwei Folgen von How I Met Your Mother mit 10 von 10. Und nun, zum ersten Mal, das ist dann praktisch der fünfte 10 von 10 Kandidat, The Walking Dead, das war die Folge No Way Out. Ja. Da habe ich auch 10 von 10 gegeben. Das war schon unglaublich krass. Also deswegen, ich kann es nicht ausschließen, dass die wirklich so einen fetten Move bringen und Maggie da totschlagen, weil, wie gesagt, als da die ganze Familie ausgelöscht wurde, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, weil ich dachte so, das wird jetzt die neue an Carls Seite, sage ich schon, an Ricks Seite und so. Das hat mich extrem überrascht. Also das, ja, hat mich sehr auf dem falschen Fuß erwischt. War ja auch ein bisschen traurig, muss ich dazu sagen. Traurig. Wirklich jetzt, also das hat mir nicht mitgenommen. Ist dir nicht mal aufgefallen, und das ist bei der ganzen Diskussion, die wir eben geführt haben und die Tobi jetzt nochmal angestoßen hat, noch gar nicht gesagt haben, ist dir nicht mal aufgefallen, dass eigentlich jede Frau, die Rick liebt, stirbt? Na, Michonne lebt ja noch, oder willst du jetzt hier schon was anteasen? Ja, noch. Ja, noch. Was ist, wenn Negan einfach ein blöder Rassist ist, der einfach mal sich eine Schwarze aussieht? Stimmt, ey, Michonne ist auch ein Kandidat, die würde da den ersten Schlag auch erstmal, glaube ich, so hinnehmen können. Ganz genau, ganz die genau. Die könnte auch erstmal noch diesen ersten Schlag ab, ja, sozusagen, und dann würde sie nochmal hochkommen und dann würde auch so, sie, oder er nimmt das, nee, hat was hat er gesagt? Wie hat er das gesagt? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Hat er gesagt? Er nimmt es wie ein Champ. Er nimmt es wie ein Champ. Es ist auf jeden Fall ein Mann. Ja, okay, wenn er also, dann ist es auf jeden Fall. Sie jetzt eine Frau nehmen, dann wäre es der größte, größte, keine Ahnung, wie man das nennt, ob es da Wörter für gibt, aber das wäre die größte Verarsche von allem, wenn er die wenigen Worte, die er sagt, ganz zum Schluss, die wenigen Bilder, die er aussagt, dann auch noch Worte nimmt, die nicht stimmen. Ja, nee, das also, geht nicht, das stimmt. Es muss ein Mann sein. Es muss auf jeden Fall ein Mann sein. Potschop. Wer ist es? Und wer wäre toll, wenn er das wäre? Also ich gehe und bleib dabei, wie ich es eben gesagt habe, und um es auch nicht zu lange auszuführen. Ich denke, dass es Glenn wird. Einfach, weil er schon zu oft gestorben ist und man ihn jetzt als selbstverständlich nimmt. Und mich würde es am wenigsten jucken, wenn es Aaron ist, ja. Würde ich so wie Ricky sagen, weil er gehört nicht zu der Serie dazu. Er hat sich nicht den Status zum Beispiel wie ein Gabriel schon ersteigert beziehungsweise erstanden oder wie viele andere, die jetzt schon dazugehören, die vielleicht noch gar nicht so lange dabei sind. Das war ja nicht die Frage. Die Frage nicht, bei wem es dich am wenigsten jucken würde, sondern was glaubst du, wer es ist? Also Glenn. Und ja. Und wer wäre es toll, wenn er es wäre? Als wär's. Ja. Was hoffst du, wer es ist? Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber. Potsch, oh. Jetzt hast du gelabert, du hattest 10 Minuten Zeit. Ja, das ist wahr. Und ich habe auch wirklich drüber nachgedacht. Wer würde. Ja. Aber im Endeffekt ist doch, finde ich, die Argumentation von ihm schon ganz legitim, dass er sagt: Ja, gut, bei Aaron wird es mich halt am wenigsten jucken. Ja, weil dann kommt es halt dann. Das wäre mir egal, weil da komme ich mit klar. Ne? Also von daher wäre es okay, und ich fände es okay, wenn Aaron stirbt, ja. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Naja, ich würde noch mal ganz kurz zu Abraham zurückgehen, weil das ja dein Favorit ist. Hab mir das Stichwort Sascha aufgeschrieben. Das wäre eine ganz schön arme Sau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Walking Dead Schreiber das weiterhin mit der Rolle so machen. Die Sascha ist ja die ärmste von allen. Mhm. Sie verliert ihren Bruder, sie verliert ihren Freund, sie verliert ihren nächsten Freund, sie verliert ihren nächsten Freund. Jetzt hat sie mit Abraham einen neuen Partner. Wenn er jetzt auch genug genommen wird, dann wird sie wahrscheinlich wieder wie Anfang der letzten oder vorletzten Staffel wieder so ein bisschen in so ein Selbstmitleid verfallen und sich auch. Du meinst, als die Terminus und so angekommen sind, ne? Hm. Ja, also als der gefuttert wird von, ja, von den, wie hießen die? Ja, Dino genau, war? Ja. Ja, die hießen einfach nur die Gruppe von Terminus, die Engel ja, von genau, Terminus genau, hießen genau, die, glaube ich. Genau. Also ich glaube, dass es Glenn ist. Und ich hoffe, dass es Glenn ist, weil mir würde zum Beispiel gefallen, wenn sie einen der Hauptcharaktere rausnehmen würden, weil ansonsten, wenn sie jetzt, wie gesagt, wir haben schon ein bisschen das Kriterium ausgeschlossen, dass es Rick und Carl sind, dass es einer von den Frauen ist, also bleiben ja nur eine Handvoll von den Männern und wenn sie jetzt keinen Hauptcharakter rausschreiben, dann machen sich die Wenn es jetzt Aaron ist, dann machen sich alle anderen Hauptcharaktere, vor allem Glenn, der schon ein halbes Dutzend Mal hätte sterben müssen, die machen sich quasi unsterblich. Mhm. Also wenn es Aaron sein sollte, dann hoffe ich, dass ein anderer Hauptcharakter in der ersten Hälfte der nächsten Staffel stirbt, weil ansonsten, man hat keine Angst mehr. Man hat keine Angst mehr um irgendeinen der Hauptcharaktere. Das ist nicht Carl und nicht Rick sein werden. Ja, das machen sie dann anders als Game of Thrones zum Beispiel, ne? Ja, genau. Ich habe Game of Thrones noch keine Folge gesehen. Ach so, okay. Noch keine einzige. Ich freue mich drauf, irgendwann werde ich es anfangen, aber ich habe bisher noch nicht den Draht dazu gefunden, aber zurück zu Walking Dead. Sie machen sich unantastbar. Alle Hauptcharaktere, wenn sie einen Aaron nehmen oder von mir ich hoffe und ich glaube und ich wünsche mir, dass es Glenn ist. Allein schon der Dramaturgie, Maggie, die ihr Kind dann bekommt, gehen wir mal davon aus, was passiert in der ersten Folge der nächsten Staffel. Die Gruppe wird ja im Endeffekt, einer wird getötet. Man könnte jetzt ja auch noch überlegen, glaubt ihr, dass derjenige, auf den da eingedroschen wurde, dass der sofort tot ist oder bekommt er noch ein paar Minuten in der nächsten Staffel? In der ersten Folge. Der ist halt, der Negan sagt ja mit keinem Wort, dass er ihn umbringt. Er wird ihn ja nur zu Mut schlagen, sozusagen. Er hat schon gesagt, dass er einen hier opfert. Ja, ich glaube nicht, dass Negan unbedingt so jemand ist, der einen direkt tötet. Ich glaube, dass er in die Rübe einschlägt und den da erstmal liegen lässt. Als ich behaupte, dass wenn einer mit einem Baseballschläger... Ja, fünf Schläge kriegt, ja. Fünf oder sechs Schläge mit einer mit einem Stacheldraht drumherum auf den Kopf einschlägt. Den ersten Schlag hat er noch hingenommen, aber den zweiten, dritten, vierten, fünften und vielleicht auch sechsten Schlag hinnimmt, dass da nicht mehr viel geht. Und deswegen, die Frage ist, wird diese Person, gehen wir davon aus, dass es Glenn ist, gibt es dann auch so ein Abschlussgespräch zwischen ihm und Maggie, wenn es Glenn ist, oder zwischen Abraham und Sascha? Oder ist er einfach direkt tot? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also, ob diese Person noch ihre 5 Minuten bekommt, bevor sie stirbt, oder ob sie einfach gleich direkt zisch und zack und weg. Was mir da noch durch den Kopf geht, ist, da muss ich noch mal kurz die Ankündigung aufgreifen, als bekannt wurde, dass praktisch Negan, wie spricht man das denn jetzt eigentlich aus? Ich tue mich damit irgendwie schwer. Negan oder Negan? Ich weiß, wie sagt man es im Original? Also Negan ist es in der deutschen Synchronisation. Dann lassen wir es bei Negan. Also, dass als Negan im Vorfeld so angekündigt wurde, dass er da kommt und welcher Schauspieler das ist, das haben ja alle total abgefeiert. Und ich hätte es cool gefunden, wenn die den erst für die 7. Staffel angekündigt hätten und dann hätte er diesen letzten Auftritt gehabt, weil so wie ich das jetzt mitbekommen habe, haben ganz viele diesem Auftritt entgegengefiebert in dieser 6. Staffel und dann sind es halt nur die letzten 20 Minuten. Das war ja so ein bisschen, ja. Aber das war doch genau das Geile, ich meine. Ja, für uns schon, aber für die Fans, die wir sind die Fans. Ja, ich weiß, aber das, was ich halt so, guck mal, im Vorfeld zu diesem Podcast habe ich natürlich mich schon so ein bisschen versucht drauf vorzubereiten, habe 3, 4 Podcasts über das Thema gehört, weil man möchte ja auch nicht dastehen wie der letzte Trottel und wenigstens mal wissen, wie die Schauspieler heißen und so. Und da hat man schon durchgehört, dass viele sich bei der 6. Staffel den Auftritt von Negan viel, viel früher gewünscht hätten. Das hat vielen wohl nicht ganz so gut gefallen, dass das so lange gedauert hat, bis der da auftaucht. Ja, das ist das Echo der Hardcores, der Ultras, der Ja, Smart Marks. Aber was sind die Ultras? Sind die Ultras diejenigen, die die Comics kennen und darauf hoffen, dass er endlich kommt? Oder die, wie wir, die keine Ahnung von den Comics haben und sich denken, die, ja, irgendwas wird passieren? Das wurde im Vorfeld ja schon angekündigt. Also das hat jetzt nicht nur was mit den Comics zu tun, sondern es wurde wohl im Vorfeld angekündigt, dass Jeffrey Dean Morgan als neuer Charakter bei Walking Dead mitmacht und er spielt diesen Negan. Ja, das wurde angekündigt, so. Schon lange vorher, schon ein halbes Jahr vorher. So, hat er schon Interviews dazu gegeben. Wenn ich das jetzt gelesen hätte, ja, also wenn ich das, ich verfolge ja da so News zu diesem Thema gar nicht, aber wenn ich das gelesen hätte, hätte ich halt mal gegoogelt, wer ist eigentlich Negan, also taucht er in den Comics auf und so, und dann hätte ich ja festgestellt, dass das so der größte Badass dieser ganzen Walking Dead Reihe ist bei den Comics, hätte ich dann rausgefunden, und das wäre natürlich dann schon ein Grund gewesen, also noch aufgeregter, sage ich jetzt mal, zu sein auf jede neue Staffel. Und vor allem, es wurde ja... Also das haben sie auch mit dem Moment geschafft, als er aus diesem Ding da aus dem Wohnwagen ausgetreten ist. Ja, das haben sie in dem Moment geschafft. Ja, das stimmt ja. Schon. Das stimmt. Na, schon eingepisst. Ist herrlich. Also, ja. Das stimmt zwar schon, aber einen Ticken früher hätte ich mir seinen Auftritt schon noch erwartet oder erhofft, weil jetzt im Nachhinein, ich wusste nicht, dass er kommt, aber so im Nachhinein würde ich gern mehr von ihm sehen, sehe ich ja in der 7. Staffel, und da drängt sich natürlich gleich wieder eine Frage auf, ob so ein Jeffrey Dean Morgan es schaffen kann, eine ganze Staffel lang so charismatisch weiterhin auf uns zu wirken, weil zum Beispiel der Governor war ja so bei seinem ersten Auftritt oder so, fand ich auch noch ganz interessant, aber irgendwann ging er einem halt tierisch auf den Sack. Findest du? Siehst du da die Gefahr, dass Jeffrey Dean Morgan ein ähnliches Schicksal blühen könnte, oder meinst du, der hält diese Wahnsinnsleistung aufrecht? Also mir ging der Governor erstmal, muss ich rausschicken, nicht um den Sack. Ich mochte die Darstellung davon. Ich mochte auch diese eine Folge, die sozusagen den Werdegang vom Governor darstellt. Ich glaube nicht. Ich glaube besonders, wenn man einen Schauspieler wählt, der ein so großes Charisma hat, der eine so große schauspielerische Leistung an den Tag legen kann. Ich glaube, das kann er nicht nur eine Staffel durchhalten, wenn sie ihn länger machen lassen würden. Denn das ist kein typischer Serienschauspieler, den man vor 20 Jahren schon bei Trapper John M.D. gesehen hat. Das ist jemand, der Filme dreht. Und ich glaube schon, dass er das schaffen kann. Auf jeden Fall. Tobi? Meinst du auch? Tobi, ja. Achso, der ist ja. Nee, ich bin noch da, ich bin am Überlegen. Ich freue mich. Ich kann nur sagen, ich freue mich. Ich hab keine Ahnung. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie die Gruppe um Rick diese Probleme, die sie jetzt 6 Staffeln im Endeffekt problemlos bekämpfen konnten, indem sie alle möglichen an Gegnern haben überwinden können. Ich meine, man hat es sich auch kurz überlegt, Ende Staffel 4, beziehungsweise wo es dann nach Terminus ging, den Moment, wo sie eingesperrt werden in den Container, wo man sich überlegt, scheiße, wie kommen die von diesen Terminiten raus? Was passiert da? Ich hoffe, dass es cleverer machen, ich gehe davon aus, dass es cleverer machen, wie bei der Terminus-Folge. Allein schon deswegen, wenn wir zurückdenken, erste Folge Staffel 5 war die, als Carol die komplette Gruppe aus Terminus im Endeffekt fast im Alleingang befreit. Ja. Das wird dieses Mal nicht der Fall sein. Ich habe kein Comic-Wissen, aber ich höre einen Podcast, wo einer Comic-Wissen hat, und er hat schon angedeutet, dass Negan eine längere Zeit in der Folge, in der Staffel bleibt. Und ich hoffe es auch, weil ich mag ihn. Ich mag ihn definitiv. Und ich bin gespannt drauf, wie es die Gruppe um Rick schaffen will, dieses Problem zu überwinden. Das ist so eine der wenigen Sachen, die mich am Eisen hält bei der nächsten Staffel. Negan und wie kämpft man gegen Negan? Weil, sind wir doch mal ehrlich, es ist eine Macht, es ist eine Übermacht, gegen die sie da jetzt antreten werden, ist eine Riesenaufgabe für die Person. Und da bin ich so heiß drauf, wie nach der letzten Folge, wo sie in Terminus ankommen. Mhm. Also ich freue mich darauf. Und ich hoffe, dass sie es nicht so verkacken wie bei den Terminiten, weil das ging mir alles viel zu schnell. Auch wenn die Metzelszene in der Kirche ziemlich cool war, die ganze Folge in der Kirche, aber das wurde mir zu schnell abgehandelt in der ersten Folge der 5. Staffel. Sie, sie wirken dann auch irgendwann zu übermächtig, die Gruppe um Rick, ne? Also genau, man kommt genau. irgendwann an den Punkt, wo man denkt, die schaffen ja alles, die easy going, ne? Irgendwann die, haben sie da drin. Noch ein Grund mehr, den einen oder anderen Hauptcharakter einfach da mal rauszuschreiben und dass die Gruppe sich auf ein kleineres, dass die Gruppe verkleinert wird. Das ist einfach too much, was da an Leuten unterwegs ist. Ich meine, wir haben da jetzt, wie viele Personen waren das, die Negan gegenüberstanden? 7, 8? Ich glaub 10, oder? Waren es 10? Ja, es war Rick, Daryl, Glenn, Maggie, Carl, Michonne, Eugene, Roswitha, Abraham, Aaron. Ich gucke gerade bei IMDb durch die Namen, deswegen komme ich durcheinander. Abraham, Sascha, Eugene, Roswitha, Aaron. Sonst noch jemand? Habe ich jemanden vergessen? Nee. Karl hatte ich. Ja. Dann sind es 11. 11. Also gut, wir haben im Endeffekt, wir haben 11 Leute, die da in der Reihe stehen. Einer davon wird sterben. Das heißt, wir haben dann immer noch 10. Wir haben dann immer noch Carol und Morgan, die ihre Nebenstory haben. Und wir haben im Hauptquartier immer noch Gabriel und sonst, glaube ich, niemand, oder? Man darf auch nicht Ricks Tochter vergessen, immer noch, die immer irgendwo noch eine Rolle spielt. Judith, ja. Ja, eine emotionale Rolle, nicht für die Serie tragend, aber eine emotionale, eine echte Weltrolle sozusagen spielt. Mhm. Aber ich glaube einfach, die Gruppe ist einfach viel, viel zu groß. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei den Sopranos ist, ob es da so viele Hauptcharaktere gibt oder ob es da auch nur, wie bei Breaking Bad, auf Bryan Cranston, nee, bei den Sopranos. Tony Soprano. Also da gibt es natürlich schon wichtige Leute, die sich mit Tony Soprano umgeben und die seine rechte Hand sind und da kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen, sonst würde ich dich spoilern. Es geht um Tony Soprano. So wie bei Breaking Bad es um Bryan Cranston geht, geht es da um Tony Soprano. Aber es ist dann ein bisschen, also bei Bryan Cranston sind es ja nun wirklich dann auch, weißt du, er hat halt seine Alte und von mir aus noch im weitesten Sinne hier Jesse und so. Das ist nochmal ein bisschen anders. Bei Tony Soprano ist es ja, aber so wie jetzt bei Walking Dead, um darauf zu kommen, ist es nicht. Ja. Es ist definitiv, es sind viel zu viele Charaktere. Also keine Ahnung, also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mir jetzt alle Serien Revue passieren lasse, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, fand ich so mit Breaking Bad, fand ich großartig, weil es da um einen relativ kleinen Cast ging. Also es war so eine Handvoll Leute, um die es im Endeffekt immer ging. Und immer wieder 1, 2, 3, 4 Leute kamen dazu und die gingen dann auch wieder. Das fand ich gut. Das fehlt mir jetzt bei Walking Dead so ein bisschen. Es ist einfach zu groß. Es ist einfach. Es müssen Leute sterben und wenn's, es gibt keinen besseren Moment, glaube ich, wie jetzt in so einem Kampf gegen die Saviors. Es ist halt, denke ich mal, so, wenn du jetzt länger Zeit gehabt hättest, diese neuen Leute kennenzulernen und man sich mehr Zeit hätte damit gelassen, die auch näher zu bringen so ein bisschen, wäre es nochmal anders gewesen. Also es ist halt so, dass die relativ schnell da in die Gruppe eindringen, möchte ich jetzt mal so sagen, gerade so in Aaron, aber man hat sich emotional noch gar nicht so richtig mit dem auseinandergesetzt, weil der gar nicht so viel Zeit hatte, Screentime kann man sagen, um sich uns sozusagen vorzustellen. Deswegen fehlt da die emotionale Bindung. Kann schon sein, dass der Charakter ganz, ganz gut ist und uns auch später gefällt und uns auch irgendwie dann ans Herz wächst. Aber also in dieser Staffel ist mir so wirklich so, doch eine einzige Person ist mir ans Herz gewachsen. Also die Kleine da, die finde ich echt super. Wie hieß denn die nochmal? Mit der Enid, die fand ich irgendwie super. Also die interessiert mich. Jetzt nicht optisch oder so, auch, aber da ist sie vielleicht 1, 2 Monate zu jung. Aber ich meine so, Stan. Die ist in der Besenkammer eingeschlossen. Und Boris Becker wird jetzt da reingehen. Aber 99 wurde die geboren. Es ist also wirklich so, dass die ein bisschen... Da warst du schon volljährig. Da war 2 ich Jahre. Auf dem Papier schon volljährig. auf jeden Fall, die ist aber auch von ihrer Art, wie sie so spielt, gefällt die mir. Also das ist ein Charakter, da habe ich mich gefreut, dass die da in der letzten Staffel aufgetaucht ist. Ja, auf die habe ich auch Theorien zugelesen, dass sie gegebenenfalls ein Spion seitens Negan sein kann. Oh, das wäre aber auch geil. Hey, würde ich geil finden, so. Und dann fickt er die. Nee, so geht's gar nicht. Alter! Da Da spielt er. Er dreht da wieder durch. Jetzt sind wir soweit. Also jetzt sind wir wirklich soweit. Ja, also viel mehr gibt es, glaube ich, jetzt auch. Also es gibt natürlich noch viel mehr darüber zu sagen, aber man muss das ja jetzt hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir haben mal so einen kleinen Überblick gegeben, wie wir die letzte Staffel fanden, wie wir allgemein so zu The Walking Dead stehen. Und wie gesagt, das Ziel ist es, das Ganze dann, sobald die 7. Staffel an den Start geht, in regelmäßigeren Abständen zu machen, immer mal wieder sich zu treffen und darüber zu sprechen, was passiert ist, nicht nur zum Staffelfinale oder nachdem die erste Hälfte der 7. Staffel durch ist, sondern schon ein bisschen regelmäßiger. Das könnte, glaube ich, Spaß machen. Und insgesamt ist natürlich hier, wie gesagt, Cliffhanger dafür gedacht, immer mal wieder so tolle Themen wie Serien und Filme aufzugreifen. Und ja, also ihr zwei, ich kann schon mal sagen, mir hat es heute viel Spaß gemacht. Ja, Dito. Dito. Gut, habt ihr noch was zu sagen? Wollt ihr was placken? Dieter, schön. Dieter, kann man einfach nur das Horse of Truth hier mal spielen. Ja. Ist einfach. Ja, aber Dieter ist natürlich schon. Ja Dieter. Ansonsten, was bleibt zu sagen? Es gibt so viele Serien, das ist noch zu sagen. Es gibt ja auch immer was zu erzählen. Ah, das ist eine gute jeder Frage hat so sein, jeder hat so seine Sache. Du guckst im Moment und hast ja auch, wir haben so einen Wein hier empfohlen. Und ja, es gibt immer was man gucken kann. Ich habe jetzt angefangen mit der neuen Serie hier, die jetzt auf Fox läuft, 11/22/68 hier der Anschlag. Ja. Fällt mir bis jetzt nach zwei Folgen richtig gut. Ja, will ich mir auch noch angucken. Aber es ist schon eine Frechheit, dass du dir nicht Vinyl angeguckt hast, Pocho. Obwohl ja, weil es genau meine Musikrichtung ist, meinst du ja auch. Ja, ne? Der Soundtrack ist geil. Mhm. Ich habe einen Trailer auf Sky mit der Synchronisation gesehen. Das hat mir nicht gefallen. Aber ich glaube, es ist auch ganz schwierig, wenn du es auf Englisch guckst und dann auf Deutsch hörst. Also andersrum geht's. Weißt du, wenn du zum ersten Mal was guckst auf Deutsch und so, ja, dann ist es anders. Aber in dem Fall war es halt so, ich habe es mir gleich auf Englisch angeguckt, weil ich den Schauspieler bei Jimmy Fallon gesehen habe und dachte, das ist eine coole Sau. Was macht denn der eigentlich? Ach, guck mal hier, Vinyl. Habe ich mir angeguckt und ich kann es mir anders nicht vorstellen. Also muss Englisch sein. Und das ist auch wirklich eine absolute Guck-Empfehlung, Vinyl. Das muss man gucken, finde ich jedenfalls. Was, Tobi, was guckst du für Serien aktuell? Gibt's da irgendwas? Ich schaue mir gerade die 2. Staffel von Better Call Saul an. Ich bin seit ein paar Wochen Netflix-Kunde. Und bin jetzt bei Better Call Saul gelandet und mit meiner besseren Hälfte schaue ich mir Suits an. Mhm. Aber das mittlerweile, es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Staffeln zu gucken bei Netflix. Die ersten 2 Staffeln waren relativ schnell und die 3. Staffel, wo wir jetzt sind, ist sehr langsam, weil sie sehr langweilig wird. Also wahrscheinlich wird die sich bald einstellen. Also ich gucke jetzt aktuell, jetzt muss ich mal selber gucken, was ich alles noch gucke. So. Also ja, ich gucke immer noch How I Met Your Mother, das ist immer meine Einschlafserie. Immer wenn ich ins Bett gehe, mache ich eine Folge How I Met Your Mother an. Wollte ich dich eben schon drauf ansprechen, Ricky. Wir machen jetzt schon so lange Sachen und Podcasts zusammen hier, das war mir gar nicht bekannt, dass du so viel How I Met Your Mother geguckt hast. Wie gesagt, auf also jeden Fall auch mal eine Diskussionsrunde wert, weil meiner Meinung nach auch einer der besten, dramatisch am besten erzählten Serien in den letzten Jahren. Ich bin jetzt bei Staffel 5 und ich liebe das wirklich, mit dieser Serie ins Bett zu gehen. Mhm. Aber dann müssen wir ja nicht diskutieren, weil ich glaube, wir finden die Staffel, die Serie alle großartig. Also dann. Ja. Also da gibt es überhaupt nichts weiter zu. Das Schöne ist, ich gucke solche Serien jetzt neuerdings, wenn ich sowas gucke, auch nochmal auf Prime. Und dann hast du ja, wenn du da so drüber hoverst, wie man so schön sagt, hast du ja auch das komplette Info immer dazu. So eine Art Overlay. Ja. Mit Schauspielerinformationen, sogar wenn irgendein Lied läuft, welches Lied das ist. Und das ist besonders halt bei How I Met Your Mother, meiner Meinung nach, die musikalische Untermalung von Serien und so weiter, die ist immer ganz, ganz wichtig. Und das hat zum Beispiel Breaking Bad in letzter Zeit oder auch damals in der Sitcom-Reihe How I Met Your Mother immer ganz toll hingekriegt. Also auch etwas, worüber man immer mal reden kann. Man muss nicht immer nur lachen können, man muss nicht auch immer nur sich gruseln können, in Anführungsstrichen, oder Panik haben können, wie bei Walking Dead. Man muss nicht nur immer Titten und Gewalt haben, wie bei Game of Thrones, sondern manchmal vielleicht auch etwas, um so eine Art Feel-Good-Moment zu erleben. Und das kann How I Met Your Mother auf jeden Fall ganz gut. Siehst du, ganz ehrlich, mein Highlight bei How I Met Your Mother war, Achtung, Spoiler, als Marshall. Ja, warte mal, stopp. Ist das vor oder nach der 5. Staffel? Das weiß ich nicht. Dann nehme ich mal kurz meinen Kopfhörer ab. Unfassbar. Das ist natürlich auch eine Folge, die unglaublich gut ist. Warte mal ganz kurz. Stirbt der Vater von Marshall vor oder nach der 5. Staffel? Ich glaube, das ist danach. Seid ihr fertig? Nachdem ich Ricky schon wie hieß er nochmal? Der alte Mann das Meer. Der alte Mann und das Meer gespoilert habe, weiß ich nicht, ob ich mit How I Met Your Mother ihm noch einen anderen Gefallen tue. Nee, lieber nicht. Ich sag lieber, was ich noch gucke. Ich gucke außerdem The Ranch auf Netflix, ist aber scheiße, braucht man sich nicht angucken, aber geht halt nur 25 Minuten, sind nicht viele Staffeln. Dann mag ich Kimmy Schmidt, aber auch nur auf Englisch, muss man dazu sagen. Was ist denn Kimmy Schmidt? Unbreakable Kimmy Schmidt, das ist so eine Tussi, die wurde über 30 Jahren in so einem Bunker von so einem psychisch kranken Pastor festgehalten, wird dann befreit und kommt praktisch in so eine ganz neue Welt nach New York und ist alles total überkantitelt gemacht dann. Also da gibt's dann noch so einen schwulen Schwarzen, der, das ist halt einfach so eine, das guck ich beim Essen. Guck ich einfach, wenn ich sowas esse und niemand ist zu Hause, dann mache ich das an, guck mir. Tu dir einen Gefallen und koch was Gutes und schau auf dein Essen beim Essen. Nee. Und nicht auf irgendeine scheiß Serie. Muss man machen. Ich guck ja gerne beim Essen, muss ich ganz ehrlich sagen, Anthony Bourdain hier, ja. Parts Unknown. Ja. Das guck ich sehr gerne dabei, muss ich sagen. Ja, da kriegt man gleich nochmal mehr Hunger, wa? Richtig, ja. Dann guck ich nachher. Dann schmeckt auch so ein Salami-Toast echt schon richtig gut. Meinst du, dass das dann abfärbt, so die Qualität von ihm? Ja, das färbt ab, definitiv, ja. Da gucke ich natürlich, also nachher noch schnell die letzte Folge Vinyl. Dann bin ich durch. Die ist gestern rausgekommen. Dann bin ich also mit Vinyl. House of Cards ist klar, gucke ich auch. Ist fest gebucht bei mir. F is for Family gucke ich auch ab und zu mal so beim Essen. Das ist so eine Comicserie von Bill Burr, den ich unheimlich schätze. Und Narcos gucke ich auch noch. Narcos ist auch großartig. Also das finde ich auch phänomenal, Narcos. Das muss man sich eigentlich auch angucken auf Netflix. Fear the Walking Dead gucke ich auch. Ist aber die ersten zwei Folgen der jetzigen zweiten Staffel im Moment echt lang. Schaue ich auch. Und es hätte so viel Potenzial. Ja, Mann. Es hat so wahnsinnig viel Potenzial. Aber ich hoffe, es wird noch. Mich kotzen die Personen einfach so unglaublich. Aber ich finde die Tochter finde ich richtig geil. Die Tochter finde ich richtig geil. Geil? Aber bescheuert in ihrem Verhalten. Ja, natürlich. Es ist Apokalypse und ich funke erstmal ein bisschen durch die Gegend und sag, wo ich bin. Ich muss mal fragen, Tobi, du guckst das auch auf Amazon. Ja. Das gibt's in Deutschland also nicht irgendwo. Außer auf Amazon Prime. Das weiß ich nicht, ob es irgendwo außerhalb gibt, aber ab Montagmorgen 10 Uhr kann man die aktuelle Folge von Fear the Walking Dead schauen. Ich würde es mir schon mal angucken, aber extra ja, Amazon Prime. Wie gesagt, jetzt die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel, die sind so abartig lahm. Ich mochte in der ersten Staffel sehr die Art, die langsame Art und Weise, wie es erzählt worden ist. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, denen schlafen die Füße ein beim Schreiben. Also irgendwas stimmt da gerade nicht. Deswegen werde ich mich auch jetzt an Game of Thrones ranwagen. Ja, mach das. Ja, das. Mehr kann man nicht wollen. Inzest, Titten, Gewalt. Das ist mein Leben eigentlich. Ja, eben. Das gucke ich mir an nochmal, mein Leben. Weißt du, was der Unterschied zwischen deinem Leben und einem Porno ist, ne? Nee. Der Porno ist schlechter ausgeleuchtet. Ah, schön. Das stimmt natürlich. Und wenn es einer weiß, dann du. Ja. Du bist ja meine Oberleuchte. Der Gute bin ich. Aber, ja. Also ihr zwei, mir hat das wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns nicht erst mit dem Start der siebten Staffel wieder. In diesem Sinne, tschüssi. Rocker. Adieu.